Sit well, Edith. Sit well. Sitz schön. Sitz gerade. Halt dich aufrecht. Sit well, Edith. Mach keinen Buckel. Sei lieb. Sei ein liebes und gutes Kind. Sit well, Edith. Nimm dir ein Vorbild an deinen Brüdern. Sei das Bild einer Frau, wie sie Bilder von Männern sind. Trag deine Nase hoch. Drück deine Brust heraus. Mach einen hohlen Rücken. Ja, Vater, ich weiß, das kann entzücken. Ja, Mutter, ich weiß, dann wird man mich eher pflücken. Ja, liebe Eltern, ich weiß, dass ich es eurem und meinem Namen schulde, ein wohlgeratenes Exemplar der menschlichen Rasse zu sein. Ja, liebe Eltern, ihr habt mich in ein Korsett gezwängt, wörtlich, in ein Metallkorsett, in eine Bastille aus Eisen. In eurer grenzenlosen, schrankenlosen, sorgenden, elterlichen Liebe war es euch plötzlich aufgefallen, dass mein Mädchenrücken leicht verbogen war und dass meine Mädchenbeine viel zu dünn und viel zu schwach waren, um einmal die Frau zu tragen, die ihr aus mir machen wolltet, wenn ich schon kein Mann geworden war. Und ihr übergabt mich zwecks Korrektur Mr. Stout, diesem Orthopäden in London. Na, dann wollen wir doch mal sehen. Dessen Lebensinhalt und Lebensaufgabe der Kampf mit dem menschlichen und insbesondere meinem Skelett war. Ich weiß nicht mehr viel vom Äußeren dieses Herrn, außer dass er wie eine Statue, nicht aus Marmor, sondern aus Margarine, aussah, die man zur besseren Haltbarkeit tiefgefroren hatte. Er sah mich an, er befühlte mich, er vermaß meine Glieder. Ah ja. Und sein Urteil stand fest, dass bei mir von Kopf bis Fuß nichts stimmte. Ihr wart in eurer Ahnung bestätigt und man übergab mich zwecks Einschalung einem Hersteller orthopädischer Hilfen. Dann wollen wir doch mal sehen. Und dort passte man mir meinen höchstpersönlichen, höchst individuellen Kerker an. Eine Art eiserner Jungfrau, die unter den Armen begann, so dass ich die Hände nicht mehr an den Rumpf legen konnte, und an den Füßen endete. Die nachts auch noch mittels einer qualvollen Martervorrichtung zusammengeschlossen wurden. Von Kopf bis Fuß war ich eingekerkert. Nicht einmal meine Nase entging der Tüchtigkeit jenes Herrn. Eine Acht-Nasenschraube, bestehend aus zwei Stahlstücken, die ihr mit Hilfe eines Schlüssels und eines Schlosses nach Belieben verstellen konntet, drehte das fragliche Organ, wohin immer ihr es wolltet. Und eine dicke Polsterung unter den Nasenlöchern, die ihre Spitze nach oben drückte, sodass mir auch das Atmen schwer fiel, sollte meine Nase dazu bringen, hochnäsig zu sein. Wirklich, my dear Sitwells, ihr habt keine Mühe gescheut, um aus mir doch noch einen geraden, aufrechten Menschen zu machen. Es war alles vergeblich. Es hat nichts genützt. Meine Seele war stärker als euer Gefängnis. I'm sorry, dear father. Mein Rücken hat trotz all dem keinen entzückt. Excuse me, dear mother. Mich hat bis heute keiner gepflückt. Ich erwähne das Schmachten im Gefängnis meiner Kindheit nicht, um Mitleid zu erregen. Nicht einmal mein eigenes. Sondern weil es ein Licht auf mein späteres Leben wirft. Ich habe kein körperliches Leben. Alle meine Sinne, mit Ausnahme von Hören und Sehen, sind tot. Alles, was mit allem zwischen Lippen und Füßen, genauer zwischen Brüsten und Knien, noch genauer zwischen den Schenkeln. Alles, was damit zu tun gehabt hätte, haben sie mir schon in der Folterkammer der Kindheit, schon bevor ich es kannte, schon bevor ich wusste, was es hätte sein können, ermordet. Selbst die Spiele mit meinen kleinen Brüdern. haben es nicht wieder zum Leben erweckt. Aus seinen ersten Empfindungen baut sich das Kind das Universum, habe ich einmal gelesen. Manchmal glaubte ich, mich an den Augenblick meiner Geburt zu erinnern. An das Licht, das ich war, als es mir gelungen war, der Finsternis meiner Mutter für einen Augenblick zu entkommen. Es war der hellste Augenblick in meinem Leben. Da schien die Sonne. Da war ich eins mit der Sonne. Kaum war ich da, kaum lag ich da auf der Erde, auf dem Rücken, im Bett meiner Kindheit, schoben sich die Eltern dazwischen und warfen ihren Schatten auf mich. Von da an wurde es dunkel. Zweifache Sonnenfinsternis. Vom Augenblick meiner Geburt an war ich meinen Eltern fremd. Und waren mir meine Eltern fremd, wie sie sich so über mich beugten und zu mir herabschauten und wie ich so zu ihnen hinaufschaute, konnten wir nichts Verwandtes aneinander entdecken. Ich war ihnen ein Fremdkörper. Zuerst war ich in Ungnade, weil ich ein Mädchen war. Das konnten die bald darauf nachkommenden Brüder einigermaßen korrigieren, jedenfalls auf den ersten Blick. Dann war ich in Ungnade, weil sich herausstellte, dass ich den Vorstellungen meines Vaters von weiblicher Schönheit, denen meine Mutter entsprach, niemals entsprechen würde. Ich war ein ziemlich dickes kleines Mädchen. Und in meinem von grün-goldenen Locken umrahmten Mondgesicht saßen die traurigen Augen eines Menschen, der auf sein Leben zurückblickt, bevor er es gelebt hat. Zuletzt und vor allem missfiel ich meinen Eltern, weil sie gern ein Kind wie das gehabt hätten, das 100 Jahre vor mir von einer Frau namens Mary Clark zur Welt gebracht worden war. Nach dessen alsbald eingetretenem Tod sich herausgestellt hatte, dass es weder Groß- noch Kleinhirn oder Rückenmark gehabt hatte. Das wäre ein ideales Kind für meine Eltern gewesen. Meine 18-jährige Mutter hatte geglaubt, sie habe eine neue Puppe bekommen, die auf ihre Aufforderung hin die Augen öffne und schließe und Papa und Mama sage. Zwar sagte ich Mama und Papa, aber das dritte Wort, das ich lernte, war nicht Ja, sondern Nein. In dieser wie in jeder anderen Hinsicht erfüllte ich die in mich gesetzten Erwartungen nicht. Arme kleine I, nannten mich die anderen Leute, die Mitleid mit mir hatten, weil ich so war, wie ich war. Einmal wurde ich in den Salon heruntergebracht, damit ich einer Freundin meiner Mutter guten Tag sagte. Einer entzückenden jungen Frau namens Rose, von geradezu sommerlicher Erscheinung. Sie hatte eine eingeschnürte Taille wie eine minoische Bienenpriesterin und warf einen Schatten wie ein Storch. Was willst du einmal werden, wenn du groß bist, kleine I? Was willst du einmal werden, wenn du groß bist, kleine I? Fragte sie. Ein Genie. Ein Genie, gab ich zur Antwort. Arme kleine I, sagte sie. Arme große R. Sie verstand nicht, dass ich es ernst meinte. Ein paar Jahre später nahm sie sich das Leben. Von Armut und einer unglücklichen Liebe zu Boden gedrückt. Ich meinte es ernst. Bevor ich 4 Jahre alt war, lernte ich lesen. Ich las die Märchen der Gebrüder Grimm und von Hans Christian Andersen. Viele von ihnen machten mir Angst. Ich ertrug die Einsamkeit nicht, die sie zu durchziehen schien. Ich erschrak vor der Kälte der Schneekönigin. Mein eigenes Leben war so einsam und kalt, dass ich mit 5 Jahren von zu Hause davonlief. Ich weiß nicht mehr, mit welchem Ziel. Ich bin nicht weit gekommen. Der nächste Schreck war der, als ich begriff, dass die Natur, jedenfalls die menschliche Natur, entgegen der gängigen Lehrmeinung, alles andere als Angst vor der Lehre hat, sondern sie geradezu zum Ziel, zumindest zum Lernziel hat. Das lernte ich in der Schule. in der man mir jedenfalls alles, was ich im Kopf hatte, aus diesem Kopf wieder herauszuprügeln versuchte, bis zum Horror des Vakuums. Niemand darf sich für glänzender halten als seine Mitmenschen. Wir brauchen keine Intellektuellen. Jeder Geist ist gleich wichtig. Ich sollte wie alle anderen werden. Mein Vater war damit einverstanden. Jeden Samstagnachmittag musste ich nachsitzen, weil ich das Gedicht »Der Knabe stand auf dem brennenden Deck« einfach nicht auswendig lernen konnte oder wollte. In meinen kindlichen Augen war der fragliche Knabe der Gipfel der Idiotie. Alle anderen hatten das brennende Deck schon verlassen, und so konnte er durch sein Verweilen dort auch nichts Gutes mehr bewirken. Warum ging er also nicht? Ich war nicht bereit, so etwas Stupides durch Nachsagen auch noch zu bestätigen. Denn inzwischen war das Wort auch zu mir gekommen. Aber nicht in der Weise des Knaben auf dem brennenden Deck, sondern in der Weise, die der heilige Bernhard beschrieben hat. Obwohl es bei mir eingekehrt war, hatte ich sein Eintreten gar nicht bemerkt. Ich spürte einfach, dass es da war. Aber es konnte nicht aus meinem Inneren gekommen sein, denn es war gut und ich wusste, dass in mir nichts Gutes war. Ich stieg in den höchsten Gipfel meines Wesens hinauf und siehe, das Wort war oberhalb von allem. Ich stieg in den tiefsten Keller meines Wesens hinab und auch da, das Wort war unterhalb von allem. Wenn ich nach draußen schaute, sah ich, dass es weiter außen war als alles, was außerhalb von mir war. Wenn ich in mich hineinschaute, dass es weiter innen war als alles, was in mir war. Mit anderen Worten, die einigermaßen erschreckende Tatsache begann sich zu offenbaren, dass ich selbst zur Dichterin geboren war. Aber das wusste ich damals noch nicht, während ich noch immer den Kniefall übte vor den hirnlosen Produkten der anderen und vor einer untergehenden Zeit, zu der nicht nur meine Schule, sondern auch meine Eltern gehörten. Sit well, be well, learn well, Edith. Eines Tages im Frühling sagte mein Vater, als wir zwischen Feldern von Osterglocken spazierten, da hinten kommt ihre Kutsche. Du musst einen Knicks machen. Die Kutsche, die an uns vorbeirollte, enthielt eine alte Dame in Witwenfarben. Ich knickste und mein Knicks wurde mit einer majestätischen Neigung des krötenhaften Kopfes. Des Kropfes! Ich meine Hauptes bedankt. Die alte Dame war Königin Victoria gewesen. Die Königin! Ich hatte also meine Referenz einer Zeit und einer Welt erwiesen, die im Begriff waren, dahin zu gehen. Auch wenn sie den Namen einer Siegreichen trugen. Meine große Liebe war Peking. Oh ja, Peacock. Jedenfalls bevor meine Brüder Osbert und Sacheverell nach und nach dazukamen. Peking war der Pfau auf unserem Landgut in Renishaw. Jeden Morgen, punkt 9 Uhr, stand er auf dem Blechdach vor dem Schlafzimmer meiner Mutter und wartete darauf, dass ich kam und ihr guten Morgen sagte. Sobald er mich sah, stieß er seinen rauen Willkommensschrei aus. Dann flog er mir voraus in den großen Park, in dem wir wie Verliebte miteinander umhergingen. Ich hielt meinen Arm um seinen grünen, blauen Hals gelegt, der glänzte wie Tränen in einem dunklen Wald. Ohne seine Himmelskrone, mit der er mich überragte, wären wir von gleicher Größe gewesen. Diese Romanze dauerte mehrere Monate. Dann kam mein Vater auf die feinsinnige Idee, für Peaky eine Frau zu kaufen. In meinen Augen ein äußerst reizloser und gewöhnlicher Vogel. Aber Peaky wendete sich von mir ab und ihr zu und wusste schon nach kurzer Zeit nichts Besseres mehr zu tun, als seinen Kindern beizubringen, wie man mit seinem Schwanz ein Rad schlägt. Das war meine erste Erfahrung mit Treulosigkeit. Tagelang schrie und weinte ich und wollte mein Zimmer nicht mehr verlassen. Meine Mutter, die wie immer sehr einfühlsam war, drohte mich aus dem Fenster zu werfen. Mit solchen Mitteln bemühte sie sich meine ganze Kindheit lang um meine Zuneigung. Und mein Vater mischte sich nicht ein. Meine Eltern begriffen nichts von dem, was in meinem Kinderkopf lebendig war. So vergingen meine frühen Tage wie die Tonleitern, die ein Kind auf dem Klavier spielt. Oder sie verflossen wie die Regentropfen, die an einer Fensterscheibe herablaufen. Böse Mutter, liebe Mama. Ich will jetzt zu einer armen, toten Frau nicht grausam sein. Ich habe dir längst vergeben. Ich empfinde für dich nur noch Mitleid. Du warst ein zwar steinreiches, aber trotzdem mausarmes, blutjunges Geschöpf, das gegen seinen Willen einem ebenso unglücklichen und bemitleidenswerten jungen Mann in einer Art Leibeigenschaft vermählt worden war, auf der Stufenleiter des Adels, ein paar Stufen nach unten, eine Gräfin, einem Baron. Und dabei war deine Mutter eine Plantagenet gewesen. Wenn du wütend auf mich warst, und das warst du eigentlich immer, sagtest du zu mir, ich bin von höherer Abkunft als du. Das stürzte mich in nicht geringe Verwirrung. Dann, mit einem Mal, verziehst du mir, dass ich auf der Welt war. Eines Abends fragtest du mich, Edith, warst du je glücklich? Edith? Warst du je glücklich? Ja, Mutter, du nicht? Das war nach meiner Liebesgeschichte mit Peki. Ja, Mutter, gab ich zur Antwort. Du nicht? Nicht wirklich. Aber immerhin habe ich ja 3 reizende Kinder. Dann schliefst du wieder ein. Eigentlich schliefst du ja immer, wenn du da warst. Und wenn du nicht gerade vor dich hin döstest. Deine Vormittage verbrachtest du grundsätzlich im Bett, weil es ohnehin nichts zu tun gegeben hätte, wenn du aufgestanden wärst. Was es zu tun gab, hatten andere für dich zu tun. Unsere Erziehung hattest du an eine Gouvernante abgegeben, weil wir dir so schon lästig genug waren. Was eine Segnung des Himmels war. Nichts entstand je in deinem unfruchtbaren Kopf. Nur meine Brüder und ich entstanden aus 3 fruchtbaren Nächten. Die also musstest du mindestens gehabt haben, auch wenn man sie sich gar nicht vorstellen konnte, wenn man dich sah in deiner vornehmen Erschöpftheit. In your noble exhaustion. Trotzdem gab es Augenblicke, in denen ich nicht anders konnte, als dich in einem Anflug von Heftigkeit zu lieben. Wenn ich plötzlich erkannte, dass der Stoff, aus dem dein Schatten bestand, Elend, Verzweiflung und Enttäuschung war. Wenn du bei den Vorbereitungen für den Krankenhausball mit großer Zärtlichkeit zu mir sagtest, natürlich brauchen wir unbedingt Wachteln, Darling. Oder mit in die Ferne gerichtetem, idealistisch verklärten Blick. Selbstverständlich wäre es mir am liebsten, wenn dein Vater in eine Irrenanstalt käme. Lieber, ferner Vater. Wann habe ich dich je aus der Nähe gesehen? Einmal, als du dich über meine Wiege beugtest und leider feststellen musstest, dass du ein Mädchen gezeugt hattest. Ich kann mir vorstellen, dass du verlegen mit deinen rötlichen Lidern gezwinkert hast. Und dann, als ich mein erstes Geld nach Hause brachte und du sagtest, ich solle es für die kleinen Kerlchen sparen, mit denen du wohl deine künftigen Enkelchen meintest. Da warst du ein durchaus gut und edel aussehender Mann mit einem roten Bart und seltsam blassen, wild und einsam dreinblickenden Augen, der dem Porträt eines der Borgias oder eines anderen italienischen Tyrannen glich. Du gingst mit großen Schritten durch die endlosen Gänge von Ranishaw. Bei deinem Auf- und Abschreiten gingst du sehr langsam, sozusagen dem Widerhall deiner eigenen Schritte nachlauschend, der neben der Sorge um deine Gesundheit deine einzige Verbindung mit der Außenwelt war. Du gingst so langsam und verwendetest so viel Zeit auf das Gehen, damit dir das Haus noch größer erschien, als es ohnehin schon war. Und damit die Zeit verging. Nur gelegentlich bliebst du vor einer Türe stehen, wenn du aus dem dahinterliegenden Raum Stimmen hörtest. Nicht um zu lauschen, denn es gab nichts, was dich interessiert hätte. Nur damit du auf diese Weise einen Augenblick lang Berührung mit der Welt hattest, in der die anderen lebten, ohne dass du ein Teil davon hättest werden müssen. Im ganzen Haus verteiltest du Gegenstände, die dir gehörten, um deinen Gängen Tag ein, Tag aus auch einen vernünftigen Grund zu geben. So war dein Hut in einem Raum, dein Stock in einem anderen, dein Brillenetui in einem dritten, sodass du, wenn du im Laufe deiner ausgedehnten Wanderungen von Zeit zu Zeit auf diese stummen Zeugen deiner Existenz stießest, an dich selbst erinnert wurdest, was dir deshalb angenehm war, weil es dir das Gefühl einer gewissen Sicherheit darin gab, dass du wirklich warst. Wenn du nicht auf den Gängen auf und ab gingst, verbrachtest du deine Zeit damit, vor dem Haus hin und her zu wandeln. Wobei es dir gelang, ganz allein wie eine Prozession auszusehen, deren Anfang, Mitte und Ende du warst. Du hattest kein besonderes Ziel, du gingst nur, um den Boden unter deinen Füßen zu fühlen. Von den anderen warst du wie durch Jahrhunderte oder durch die endlose Fläche zwischen zwei Kontinenten getrennt. Nur gelegentlich kam von dir über diese unendliche Entfernung hinweg, wie von der Sonne zur Erde, ein kurzes, aufblitzendes Leuchten, eine Bewegung der Hand, ein Winken, ein Lächeln voll großer Güte. Und wenn du schon mit den anderen nicht redetest, so redetest du doch mit dir selber. Die werden schon sehen. Die denken, ich tue es. Aber ich tue es nicht. Was immer du damit meintest. Literatur will sie studieren. Also werde ich sie auf eine Kunstschule schicken. Und du wähltest die Kunstschule aus, an der selbst Michelangelo oder Leonardo da Vinci zugrunde gegangen wären. Immer das Gegenteil. Aus Prinzip. Die werden schon sehen. So gingst du immer weiter auf und ab. Es klang wie das Ticken einer Uhr in einem leeren Haus. Wie das Tropfen, mit dem der Regen aus einem Baumdach weiter zur Erde fällt. Und die leeren Gänge und Räume vervielfachten die Geräusche der vergehenden Zeit, die du hervorbrachtest. Dabei grübeltest du über Gott und die Welt nach. Einsteins Relativitätstheorie interessierte dich, auch wenn du der Meinung warst, dass sie falsch sei und du von der Relativität deine persönliche Vorstellung hattest, die auf den einfachen Nenner gebracht werden konnte, dass alles, was du dachtest, absolut richtig war und alles, was die anderen dachten, relativ. Und neben der Sorge darüber, dass deine Frau ihre Nächte und Vormittage allein im Bett verbrachte und ihre Nachmittage in dubioser Gesellschaft, galt deine Hauptsorge der Tatsache, dass die Welt nicht begriff, dass sie dazu da war, deine Theorien zu beweisen. An Gott glaubtest du nicht. Trotzdem betetest du jeden Abend zu ihm, für den Fall, dass du dich täuschtest. Als deine Frau gestorben war, sagtest du: Jetzt weiß ich wenigstens, wo sie die Nachmittage verbringt. Aber du sagtest nicht, ob du den Himmel meintest oder das Grab. Ihr also seid meine Eltern. Es fällt mir schwer zu glauben, dass ihr wirklich gelebt habt. Ich erinnere mich, dass ich einmal bei einer Freundin zu Besuch war, deren Eltern gerade bei einem Unfall ums Leben gekommen waren. Ich sollte mit ihr spielen, aber sie weinte nur. Ihre Gouvernante versuchte es mir zu erklären. Ihre Eltern sind tot. Ja, das weiß ich, aber warum weint sie? Meine erste Erfahrung mit der Treulosigkeit war die mit Peaky Peacock. Die zweite war die mit Helen. Helen Rootham. Kinderfrau, Gouvernante, Anstandsdame, Begleiterin, Weggefährtin, Freundin, Feindin. Die erste war die mit einem Pfau, die zweite die mit einer Henne. Henne, Helene. Der Pfau wandte sich von einem Tag auf den anderen von mir ab und seiner Henne zu. Die Henne, Helene, den Gockeln. Beides tat gleich weh. In beiden Fällen war es das Ende von etwas Unwiederbringlichem. Im ersten der Kindheit, im zweiten der Jugend. Dann kam schon das Alter. Erinnerst du dich, wie es anfing? An die Zeit in der Londoner Pension, an die blühenden Obstbäume, die zu beiden Seiten die Straßen säumten, und bei den langsam verblühenden Bewohnerinnen und Bewohnern des Hauses die welken Kindheitsträume wachriefen? An jene Frühlingsnacht, in der alle lebenden und halblebenden Geschöpfe im Haus bis auf das Unerlässlichste entkleidet waren? Vor dem Haus wirbelte der Sturm junger Blütenblätter, die glitzernd und winddünn waren, nass wie von Tränen. Oben bereitete sich Madame Baker auf die Nacht vor. Man glaubte, die Sintflut bräche herein, wenn sie die sie umwallenden Gewänder abwarf. Ihre ungeheuren Dimensionen verliehen ihr einen schwerfälligen, plumpen Gang, eine watschelnde Art der Fortbewegung, die den unter ihr Wohnenden den Eindruck vermittelte, als sei sie immer an zwei Orten zugleich. Niemand wusste mit Sicherheit, woher Madame Baker kam oder wer ihr Gatte gewesen war. Auf entsprechende Fragen antwortete sie undeutlich. Er bekleidete eine sehr bedeutende Stellung, Liebste, in Wien. Ich darf aber nicht sagen, was es ist. Sie sprach häufig von den alten Zeiten in Wien. Ach, Liebe, was für eine Zeit ist das gewesen. Nie vor drei ins Bett. Ach, der Champagner, der Glanz. Ach ja, damals waren wir jung. Erinnerst du dich, Helen? Doch jetzt gab es Augenblicke, in denen sie nicht mehr sicher war, ob es wirklich stimmte, dass sich allnächtlich, wenn sie mit ihrem Gefolge von Bewunderern ein Restaurant betreten hatte, alle anwesenden Gäste erhoben und ihr zutranken. Dass Großherzöge aus ihren Abendschuhen Champagner getrunken hatten. War ihr das wirklich geschehen? Oder hatte sie nur davon gelesen? Gewiss, es musste ihr geschehen sein. Sie hatte es doch so oft erzählt. Tick-tack, tick-tack, die Zeit verging. Das Geräusch ihres knarrenden Schrittes war lauter als das der jungen Blütenblätter an den Fensterscheiben. Jetzt waren alle Lichter im Hause gelöscht. Alle über, unter und neben uns schliefen. Nur wir lagen Nacht für Nacht wach und erzählten uns ihre Geschichten. Dann die Zeit in der gemeinsamen Londoner Wohnung in Bayswater, Moscow Road. Wieder hatten wir Bäume vor unseren Fenstern, diesmal die vom Kensington Park. Aber sonst waren wir arm, mausarm sogar. Aber wir hungerten nicht, denn du warst eine gute Wirtschafterin. Ich arbeitete bei der Pensionskasse in Chelsea für einen Lohn von 25 Schilling die Woche. Du wurdest von meinen Eltern bezahlt und davon mussten wir leben. Es war eine große Zeit. Frühstück, das seinem Namen alle Ehre machte. Frühstück. Sehr Frühstück. Porridge, selbstgebackene Brötchen, Kaffee, au lait. 9 Uhr Büro. Guten Morgen. Guten Morgen. Eintrag ins Anwesenheitsbuch. Mittagessen in einem Lokal am Sloane Square. 2 Brötchen mit Butter. Nicht selbst gebacken. Und eine Tasse Kaffee. Abendessen wieder zu Hause. Suppe aus Fleischknochen und weißen Bohnen. Alles war besser als das Brot des Vaters zu essen und das Lied der Mutter zu singen. When dawn passed. Quito arrived at the seaside, where the donkey's hide tied braid. He saw the bandito Joe in a black cape, whose slick shape waved like the sea. Thetis wrote a treatise noting wheat is silver like the sea. The lovely cheetah sweet as foam. He wrote his notices that she will steal the wheat king's luggage like Babel before the League of Nations grew. So Joe put the luggage and the label in the pocket of Flew the kangaroo. Through trees like rich hotels, that boat of dreamless ease fled she, carrying the load and goading the road through the marine scene to the sea. Don Pasquito, the road is eloping with your luggage so heavy and large. You must follow and leave your moping bright to my guidance and charge. When dawn Pasquito returned from the road's end, where vanilla-colored ladies ride, from Sevilla his mantilla'd braid and young friend, we're forgetting the mentor and guide. For the lady and her friend from La Touque, in the very shady trees upon the sand, were plucking a white satin bouquet of foam, while the sand's brassy band blared in the wind. Don Pasquito hid where the leaves drip with sweet, but a word stung him like a mosquito, for what they hear, they repeat. Aber die Nächte verbrachten wir in der besten Gesellschaft, das heißt in der Gesellschaft der Intelligenz oder der Intellektuellen. Da gab es auf der einen Seite die laute, flaschenschwingende Denkschule, der wir schon wegen unseres Geschlechts, unserer Erziehung und unserer mangelnden Muskelkraft nicht angehören konnten. Auf der anderen Seite den Bloomsbury-Kreis, Hort eines weithin hallenden Schweigens. Einige der stilleren Sorte verbrachten ihr Fliegenpilz-Dasein im Schutz ihrer hohen, überhängenden Stirnen. Das Auftreten anderer gab der Vermutung Nahrung, sie bemühten sich, Embryonen zu sein. Wieder andere hatten mit stets offenen Mündern und glasigen Augen, die auf nichts Besonderes starrten, mit ihrer gleichermaßen glitschigen wie schuppigen Erscheinung immerhin schon das Stadium von Amphibien erreicht. Gar nicht zu reden vom Typus seelischer Dorftrottel, der prahlerisch sabbernd seine geistige Unterbelichtung zur Schau stellte. Erst recht nicht vom Typus guter Sportsmann und Cricketspieler. Die dazugehörigen Damen sahen aus wie rehfarbene Filzhüte, auf die sich versehentlich jemand gesetzt hatte. Das einzig Bemerkenswerte an ihnen war ihre pfadfinderhafte Allzeitbereitschaft, sich jederzeit mit jedem hinter jede Hecke zu legen. Erinnerst du dich an Roger Fry, den Maler und Kunstkritiker, dem ich für mehrere Porträts Modell gesessen hatte? Du hattest seine Pantoffeln im Milchkrug versteckt. Und ausgerechnet, während wir in einem wilden Suchspiel auf allen Vieren auf dem Zimmerboden herumrutschten, kam der Lieferant, der ihm die Kohlen für seinen Ofen lieferte. »Die Kohlen, Sir«, sagte er. »Nun«, sagte Fry mit vor Ermüdung matter Stimme, ohne aber in seiner Suche nach den Pantoffeln nachzulassen, »tun Sie sie einfach aufs Bett.« »Oder die mondhelle, durchsichtige Schönheit von Virginia Woolfs Gesicht.« Oder die Scharfzüngigkeit unserer Freundin Ada Leveson, auf eine Dame gemünzt, deren Arme bis zu den Schultern hinauf nackt waren. Oh Gott, meine Liebe, ob das wohl Arme oder Beine sind? Damals trug man die Arme bis zu den Handgelenken bedeckt. Und dieser rothaarige D.H. Lawrence, der meinen Brüdern und mir erklärte, dass unsere Eltern ganz schrecklich ineinander verliebt wären. Ich glaube, sie sind ganz schrecklich ineinander verliebt. Weil sie kurz aufgehört hatten, sich gegenseitig zu quälen, als der Besuch gemeldet wurde. Wir stritten uns fürchterlich über seine Lady Chatterley. In meinen Augen ein schmutziges und wertloses Buch. Ohne jede literarische Bedeutung. Du fandest die genaue Beschreibung von Mr. Mellors sexualer Ausstattung an, wenn nicht gar aufregend. Besonders die Stelle, an der sie von der widerlichen kleinen Nymphomanin, mit der er sich eingelassen hatte, mit einem Strauß Vergissmeinnicht begrenzt wird. Ich blieb bei der Behauptung, dass die Schilderung des Geschlechtsakts jeden Wunsch nach ihm abtöte. Das alles gehörte dazu. Auch die mondhelle, durchsichtige Schönheit von Virginia Woolfs Gesicht. Wie auch die Gewalttätigkeit des Russen Pavel Tscherlitschew, dem ich zu 6 Porträts saß. Eins davon hängt in der Tate Gallery. Ohne erkennbaren Anlass brachen bei ihm plötzlich heftige Unwetter los. Wahrscheinlich hatte er sich am Vortag den Zeh irgendwo angestoßen und gab nun mir, die ich gar nicht dabei gewesen war, die Schuld. Jedenfalls schob er, Wutschreie ausstoßend, den Sessel, in dem ich saß, quer über den Boden des Ateliers, als sei es ein Kinderwagen, und im nächsten Augenblick schleuderte er mir leere Leinwände um die Ohren. Wobei er darauf achtete, mich nicht zu treffen. Ich bring dich um! Ich bring dich um! Tu, was du musst. Und drohend schloss er die Tür ab und steckte den Schlüssel in die Tasche. Aber im nächsten Augenblick, da es klopfte, sagte er, das ist bestimmt Cecil, der zum Tee kommt. Das ist bestimmt Cecil, der zum Tee kommt. Und sperrte wieder auf. Worauf wir zu dritt eine friedliche Teestunde verbrachten und der Vorfall mit keiner Silbe je wieder erwähnt wurde. All das gehörte dazu. Und dann in Paris. Die Dadaisten und die Surrealisten, in deren Kreis wir uns bewegten. Und vor allem Gertrude Stein. Einstein ist Einstein. Ce n'est pas une pipe. A stone is a stone, is a stone, is a stone. Und dann war es plötzlich zu Ende. Du entferntest dich immer mehr von mir. Der Geruch des Geldes, zu dem du gekommen warst, hatte dich vergiftet. Du blähtest dich so sehr auf, dass du beinahe platztest. Und dann wurdest du von diesem Traum heimgesucht. Vielleicht sollte ich besser sagen, von dieser Vision. Du sahst 2 Lebewesen, die aussahen wie Adam und Eva, dicht nebeneinander liegen, und aus dem einen wuchs plötzlich ein flammendes Schwert und drang in das andere ein. Was konnte das nur bedeuten? Irgendeinen Sinn musste das Ganze ja haben. Und da du entschlossen warst, dahinter zu kommen, fragtest du alle jungen Männer unserer Bekanntschaft, ob sie sich darunter etwas vorstellen könnten. Sie konnten. Henne, Helene. Mein Leben wurde zur Hölle. Du sagtest, ich würde verrückt. Sieh doch in den Spiegel! Ich tat es. Ich sah einen hochgewachsenen, dünnen Vogel mit zerzaustem Gefieder. Ein Geschöpf, das keine Freunde haben konnte. Vielleicht ein paar Schneeflocken, die in der Handfläche vergingen. Vielleicht ein paar Blütenblätter im Frühlingswind. Dein Tod war entsetzlich. Nun höre ich Regen und Schritte. 2 Kriege im Stechschritt ziehen vorbei. Der erste war die Angst um die Brüder. Der zweite war die Angst um die Welt. Wir saßen, wenn nicht die grauen Regengitterstäbe uns einsperrten, auf der Veranda, die auf der Nordseite an das dunkle und schattige Haus von Renishaw angebaut war. Erinnert ihr euch? Es gab nichts zu sehen. Südlich von Renishaw lag der riesige Park wie ein Traum. Dort hätten wir sein müssen, wir, die wir jung waren, über das Gras dahinfliegen, während der Tau eines leuchtenden Himmels auf unser Haar fiel. Wie kam es, dass wir im Schatten blieben? Der erste Krieg war vorbei. Warum badeten wir nur in den Lüften des schönen Scheins? Warum begnügten wir uns mit dem Walzer der Worte? Daisy and Lily, lazy and silly, walk by the shore of the one grassy sea, talking once more neath a swan bosom tree. Rose castles to rills, those bustles where swells each foam bell o' vermin, they roam and determine what fashions have been and what fashions will be, what tartan leaves worn, what crinoline leaves worn. Wir waren Dichter. Wir dichteten Sonne und Blütenstaub. Wir ließen die Worte und Sätze an unserer Stelle wie Trunkene über die Wiesen tanzen. Wir träumten unsere übermütigen Träume auf dem Papier. Wir machten uns selbst unseren Reim auf die Welt. Wir waren uns selbst die Musik. Wenn wir gefragt wurden, welchen Nutzen unsere Gedichte hätten, fragten wir, welchen Nutzen haben Schmetterlinge? So Daisy and Lily, lazy and silly, walk by the shore of the one grassy sea, talking once more near the swan bosom tree. Dann kam der zweite Krieg. Als die Atombombe fiel, war die Zeit des Spielens und Experimentierens vorbei. Ladies, how vain, hollow, gone is the sweet swallow, gone, Philomel. Das war es. Das war der Regen, den ich immer noch höre, der unterschiedslos auf alle, Schuldige und Unschuldige, niederging. Wir saßen auf unserer Veranda in Renishaw, unter dem Schatten der Wolke, hinter dem Vorhang aus Regen, sehr jung und sehr alt, und starrten verständnislos in die Welt. Ich kam mir vor, Sir Cheverell, wie die Frau in ihrem Zimmer in der Irrenanstalt, die du später in deinem Buch beschrieben hast. Sie sah mit an, wie eine dämonische Piepshow in Lebensgröße und Weltformat ablief. Aber ganz gleich, was geschah, sie war in Sicherheit. Das war ihr Wahn. Oder die Art, wie sich ihr Wahn auf sie auswirkte und zu etwas wie einer angenehmen Empfindung wurde. Sie lächelte nie, war aber gewiss mit allem und sich selber zufrieden. Sie war eine arme Irre. Sie hatte die gelassene Bösartigkeit derer, die zusehen und sich nicht einmischen. Sie saß auf dem Richterstuhl. Alles, was sie sah, geschah mit ihrem Einverständnis. Und ihre Billigung war der Beweis dafür, dass auch die schwärzesten Visionen aus ihrem Inneren kamen. Das Porträt dieser alten Irren kam mir vor wie mein eigenes Abbild. Und wie das Abbild unserer ganzen Zivilisation. Inzwischen war ich berühmt. Das heißt, meine Gedichte, an denen zweifellos niemand außer mir die geringste Schuld hatte, wurden zerfetzt und verhöhnt. Bei meinen Auftritten riet man mir, hinter der Bühne zu warten, bis meine Zuhörer gegangen waren, damit mir nichts zustoße. Ein armer Mann musste fortgetragen werden, der nach meiner Rezitation einen epileptischen Anfall erlitten hatte. Dabei hatte ich nur mit der Sprache an der Trennung der Moleküle und an der Spaltung des Atoms gearbeitet. Publikum und Kritik waren sich einig. Ich war verrückt. Andere Berühmtheiten schrieben an meine Berühmtheit. Ein 20-Jähriger zum Beispiel, der in der Luftfahrt zum Bodenpersonal gehörte. Hochverehrte Berühmtheit. Zwar kenne ich nichts von Ihnen und weiß so gut wie nichts über Sie, aber ich habe im Lauf der vergangenen 6 oder 7 Jahre das Unausdrückbare auszudrücken versucht, mich bemüht, die Kluft zwischen der Sterblichkeit und der Unsterblichkeit zu überbrücken, um Gott zu werden. Ich kann Ihnen sagen, das ist ein schwieriges und gefährliches Leben. Das betrübt mich. Und ich habe schon häufig versucht, der Dichtung Adieu zu sagen, aber es ist zu spät. Mein Leben ist bereits geweiht. Es gibt kein Zurück. In diesem Stil etwa. Mein Gott, der Arme. Eine Dame schrieb mir, liebe Miss Sitwell. Liebe Miss Sitwell, Ihr kürzlich im Listener erschienenes Gedicht hat mich an Dorothy Perkins denken lassen. Eine Nichte meines in Glasgow lebenden Schwagers Orff Perkins, mit dem ich bei einem Besuch dort sprach. Ich war ihre Tante Jessie aus Schottland. Ich erinnere mich, dass Miss Perkins gerade von einem Besuch bei Ihnen zurückgekehrt war. Zweck meines Schreibens ist es nun festzustellen, ob Sie noch in Verbindung mit ihr stehen. Falls ja, geben Sie mir bitte Ihre Anschrift und schreiben Sie ihr, sie solle sich bei mir melden. Sofern Sie nicht in Verbindung mit ihr stehen, stellen Sie bitte fest, wo sie sich aufhält. Gastfreundschaft in ihrem Haus in Lincolnshire genossen. Und so weiter. Und wenn ich im Ausland war, wollten irgendwelche alten Schachteln, einzig und allein aufgrund der Tatsache, dass ich auch Engländerin war, ihren Tee mit mir trinken. Nun, es ist wahr, dass sie mit ihren Gedichten die englische Sprache umgebracht haben. Aber deswegen müssen wir doch trotzdem zusammenhalten. Dumme Gänse würde ich sie nennen, wenn nicht die Gänse das Kapitol in Rom gerettet hätten. Ein weiteres Genie beschwerte sich. Ich wäre Ihnen aufrichtig verbunden, wenn Sie mir meinen Text über die Schöpfung und meine beiden Briefe zurückschicken würden. Während Leute wie Picasso die Öffentlichkeit nach Strich und Faden schröpfen, muss ich buchstäblich auf Händen und Füßen darum betteln, die Menschen glücklich machen zu dürfen. Ich hatte angenommen, Sie seien groß genug, um mir zu helfen, aber offenbar war das ein Irrtum. Wenn ich bitter bin, warum nicht? Ich tue an einem Tag mehr als andere in einem Jahr und niemand sieht es. Ich erwarte sofort Ihre Antwort. Einer Berühmtheit schrieb ich, lange bevor er eine Berühmtheit war. Dylan Thomas. Liebe Mr. Thomas, obwohl wir einander nie begegnet sind, muss ich Ihnen schreiben, um Ihnen zu sagen, mit welcher Bewunderung und Wonne ich Ihr wunderschönes Gedicht gelesen habe, das mit der Zeile beginnt, einen Kummer zuvor. Nur ein junger Mann, dem es bestimmt ist, ein großer Dichter zu werden, konnte das schreiben. Ich hoffe, wir lernen uns eines Tages kennen. Dieser Brief war der Beginn unserer Freundschaft. Wir sprachen zusammen, wir reisten zusammen, wir traten gemeinsam auf. Bei jeder Lesung, in welchem Land der Erde auch immer, gab es die 2 nebeneinander sitzenden alten Frauen, die sich darüber beklagen, dass sie nichts hören. Wenn ich mit dir zusammen las, fragtest du immer, bevor der Vorhang aufging, was meinen Sie, wo Sie wohl diesmal sitzen? Mr. Thomas, was würden Sie sagen? Wie kann man gute von schlechter Dichtung unterscheiden? Wie bei Fisch. Frischer ist gut, alter ist schlecht. Und wenn Sie unsicher sind, legen Sie der Katze ein Stück zum Probieren hin. Ach, aber das kann auch Osbert gewesen sein. Ihr seid mir ja beide wie Brüder. Ganz jung schon hattest du Kathleen McNamara geheiratet. Das schöne junge Mädchen, das die Liebe deines Lebens war. Einmal in London soupierten wir zusammen. Da saßt du über den Tisch zu deiner schönen jungen Frau hinüber, mit ihren Wangen wie Heckenrosen, und ihren tanzenden blauen Augen und ihrem Haar, das alle Farben eines Frühlingstages in sich zu haben schien, und wandtest dich mit dem Ausruf an mich: Ist sie nicht schön? Bei unserer letzten Begegnung kurz vor deiner Abreise nach Amerika, als sie unglücklich war, dass du so weit fort von ihr sein würdest, sagtest du zu mir: Sagen Sie ihr, wenn ich fort bin, wie sehr ich sie liebe. Als ich selber nach Amerika kam, las ich als erstes in den Zeitungen: Eine kleine alte Dame in knöchellangem Pelzmantel und schwarzen Sandalen habe sich in das große Land eingeschlichen. Diese zwergwüchsige Alte von 1,80 Meter war offenbar ich. Dabei besitze ich gar keine Sandalen. Die Zeitungen leben dort vom Klatsch. Einmal hatte ich das Vergnügen, die Bekanntschaft einer dieser Damen zu machen, die die Spalten mit ihrem geistigen Unrat füllen. Ich war auf einer Gesellschaft in Hollywood, als sich irgendetwas auf mich zubewegte. Zuerst dachte ich, es müsse sich um ein schlecht verschnürtes Paket handeln, das Pfadfinderinnen nach einem Zeltlager fortgeworfen hatten und das zur Hälfte aus verbeultem Kochgeschirr und zur anderen Hälfte aus der Wäsche der lieben und tatkräftigen Mädchen bestand. Als das Paket näher kam, sah ich, dass es eine Dame war, die mich verfolgte. An manchen Stellen trug sie eine ungeheure Menge von Kleidungsstücken und an anderen gar keine. Es war Sommer. Und das gleiche Verteilungssystem fand auch Anwendung auf ihre Haare, die sich auf ganz wenige und unerwartete Stellen konzentrierten. Das Verbeulte war ihr Gesicht. Sie war ganz versessen darauf, mich mit Miss Monroe zusammenzubringen. Marilyn Monroe. Für die Klatschtante war klar, dass wir geboren waren, um aufeinander loszugehen und uns zu hassen und ihrer Zeitung Schlagzeilen zu liefern. Sie irrte sich. Wir liebten uns auf den ersten Blick. Bei unserer Begegnung trug Miss Monroe ein grünes Kleid, in dem sie mit ihrem blonden Haar aussah wie eine Narzisse. Ich dagegen war eine Trauerweide. Wir sprachen über Rudolf Steiner. Und eines Abends besuchten wir zusammen etwas, was, glaube ich, Naturtanz hieß und worin Damen eines nur allzu gewissen Alters mit staubbedeckten, großen und bloßen Füßen über einen teppichlosen Boden galoppierten. Das Ganze hatte natürlich etwas mit höherem Denken zu tun und diente dazu, zur Einheit mit der Allmutter Erde zu kommen. Jedenfalls konnten Miss Monroe und ich nicht umhin, herzhaft darüber zu lachen. Weit weniger lustig war etwas anderes, das sie mir zeigte. Die Halbtoten, die Elenden, die Obdachlosen, denen das Glück nur leere Hände zeigte. Die, ohne begabt zu sein, vielleicht irregeleitet dadurch, dass sie in ihrer Jugend gut aussahen, nach Hollywood gekommen waren, um dort das Geld aufzulesen, mit dem, wie sie glaubten, die Straßen gepflastert seien. Jetzt trieben sie, wenn sie überhaupt noch stehen konnten, mit einer besonderen Art von Fortbewegung diese Straßen entlang. Sie gingen nicht, sondern fielen beständig vorwärts. Ihre Schritte waren nur dazu da, den endgültigen Fall zu verhindern. Sie gingen, weil das Gehen weniger Energie brauchte als das Stehen, weil es ihre letzte Möglichkeit war, sich aufrecht zu halten. Sie gingen nirgends hin. Sie kannten nur den einen Wunsch, das Ende der Welt möge kommen, damit sie sich fallen lassen könnten. Als ich sie ansah, dachte ich: Es ist schon gekommen. Vorhang auf. Die Szene: Miss Sitwells Wohnzimmer. Miss Sitwell liegt, als priesterlich aussehende Frau, mit einer Füllfeder in der Hand auf dem Sofa. Sie schreibt und sagt laut vor sich hin, The gardener was old as tongues of nightingales that in the wide leaves tell a thousand Grecian tales. Auftritt Mrs. Young. Zugefrau, eine reizende, warmherzige Irin, Kriegerwitwe. Jemand wünscht, Sie am Telefon zu sprechen, Miss. Sagen Sie, ich bin tot, Mrs. Young. Sagen Sie, der Betreffende soll eine Nachricht hinterlassen. Mrs. Young ab. Kommt gleich wieder. Es ist Mr. Muggleby Lyon. Er lässt sich nicht abwimmeln, Miss. Er sagt, es ist wichtig. Er sagt, er kann keine Nachricht hinterlassen. Er will später noch mal anrufen. Die priesterliche Frau sinkt zurück. Eine Stunde Frieden. The gardener was old as tongues of nighting. Mrs. Young tritt ein. Lady Bandbox ist am Apparat, Miss. Sie sagt, sie muss mit Ihnen sprechen. Sagen Sie ihr, sie soll zum Teufel gehen. Haben Sie ihr das gesagt, Mrs. Young? Ja, Miss. Natürlich habe ich nicht genau gesagt, wohin sie gehen soll, aber ich habe es ihr angedeutet. Sagen Sie ihr, ich sitze gerade in der Badewanne oder ich bin tot und die Beerdigung ist morgen. Gewiss, Miss. Sie geht. The gardener was old. Und kehrt zurück. Lady Bandbox sagt, sie muss mit Ihnen selbst sprechen, Miss. Die priesterliche Frau stürzt ans Telefon. Ja, was gibt es? Sie müssen zu den Vorträgen des Gurus kommen, Liebste. Sie sind so fantastisch. Lauter Dinge über die vierte Dimension. Wenn man zum Beispiel 4 zu x hinzuaddiert und 9 abzieht, bekommt man f. Die Wurzelzahl der Welt. Und dann die Übungen. Wir stehen auf einem Bein und stecken den Kopf unter die Arme. Und wenn uns das Blut in den Kopf steigt, sind wir im Zustand des vollständigen Bewusstseins. Und der Kosmos ist gleich nebenan. Und wir stürmen hin und fahren in die vierte Dimension. Es ist alles vollkommen klar. Wir brauchen uns nur 2 Zahlen zu merken. Die 3 und die 5. Vor allem die 3. Das wird unser Leben vollkommen verändern. Ja, ich weiß, wie die 3 Musketiere. Genau, Liebste. Das heißt... Wein, Weib und Gesang. Sie hängt ein. Kehrt zum Sofa zurück. Versucht zu schreiben. The gardener... Mrs. Young tritt ein. Mr. Muggleby Lyon ist am Apparat, Miss. Darf ich verbinden? Nicht schon wieder, Mrs. Young. Haben Sie ihm nicht gesagt, dass ihn der Teufel holen soll? Ich habe es ein wenig umschrieben. Ich habe ihm gesagt, Sie müssen Miss Sitwells Launen nicht ertragen, Sir, aber ich. Tut mir leid, Mrs. Young. Sie stürzt wild ans Telefon, schüttelt es, wie ein Terrier eine Ratte schüttelt, und schreit, Was gibt es, Mr. Muggleby Lyon? Ich muss Sie sehen. Warum? Nun, es ist eine wichtige Sache. Ich bin mitten in der Arbeit an einem Gedicht, Mr. Muggleby Lyon. Ich störe Sie wirklich ungern, aber es ist sehr wichtig. Ich werde heute Nachmittag vorbeikommen. Er legt auf. Eine halbe Stunde später, Mr. Muggleby Lyon, Miss. Ich habe soeben ein kleines Sonett vollendet, das ich Ihnen unbedingt vorlesen muss. Es gibt keine kleinen Sonette, Mr. Muggleby Lyon. Sonette sind alle gleich lang. Tschalalalalalalala. See me dance the polka, said Mr. Wag like a bear, with my top hat and my whiskers that tra-la-la-la trip the fair. Where the wife seemed chiming haycocks, I danced the polka there. St. Venus's children in their gay frocks, maroon and marine and stare. To see me fire my pistol, through the distance blue as my coat, like Wellington, Byron, the Marquis of Bristol, Busby's great trees float. While the wheezing hurdy-gurdy of the marine wind blows me to the tune of Annie Rooney sturdy over the sheaves of the sea. And bright as a seedsman packet with zinnias candidus chill is Mrs. Marigold's jacket as she gapes at the indoor still, where at dawn in the box of the sailor, blue as the decks of the sea, Nelson awoke, crowed like the cocks, then back to the dust sank he. And Robinson Crusoe, Rousseau, the bright and foxy bear. But he finds fresh isles in a negress's smiles, the foxy, doxy dear. As they watch me dance the polka, said Mr. Wag like a bear. In my top hat and my whiskers that tra-la-la-la trapped the fair. Tra-la-la-la-la-la, tra-la-la-la-la-la, tra-la-la-la-la-la-la-la-la. Wo seid ihr? Mutter, Vater, meine Brüder, alle ihr Sitwells. Und alle, die ihr mit den Sitwells zu tun gehabt habt. Wo seid ihr geblieben? Ich spiele in einem Sitwell-Stück. Und keiner spielt mit. Ich sterbe. Aber ansonsten geht es mir gut. Sie hörten Sitwell Edith, ein Hörspiel von Jörg Ammann. Die Rolle der Edith Sitwell sprach Hille Darius. Tontechnik Claudia Jira, Frauke Schulz und Peter Nielsen. Regieassistenten Elke Weber und Werner Staats. Regie Hans-Helge Ott. Die Musik hat Rudolf Schmücker gemacht nach zum Teil unnotierten Kompositionen, die Sir William Walton 1922 unter dem Titel Facade in Entertainment with Poems by Edith Sitwell verfasst hat. In einer Aufnahme des Norddeutschen Rundfunks liegt dieses Entertainment sozusagen im Original vor. Die Ausführenden sind Marianne Bernhard und das Ensemble Das Neue Werk Hamburg unter der Leitung von Dieter Tschitschkewitz. Hören Sie daraus einen längeren Ausschnitt. Jemima Jocasta walked and finer their black hair seemed, that's sleek to see, than the young leaves of the springing bloom. Their cheeks were like nutmeg flowers, when swells the rain into foolish silver bells. They said, if the door you would only slam, or if, Papa, you would once say damn, instead of merely roaring a fast, a bully invoking the nautical lust. We should now stand in the street of hell, watching siesta shutters that fell with a noise like amber softly sliding. You could never call, I assure you, it would not do at all. She gets down from table without saying please, forgets her prayers and to cross her T's. In short, her scandalous reputation has shocked the whole of the hellish nation. And every German she was a re, with whom we should sip our black bohee, would stretch out her CV and finger slit to stretch your ideas like a mandolin. For hell is just as properly proper as Greenwich or as Bath or Joppa. What are you staring at, Marin? A man wrinkled as seasoned and old as the sea. Those twins will run over the tits if they can, snorting and sporting like porpoises. Me, the furly, the whirly, get wheels of the train, as round as the world and as large again, running up the way over to Babylon, down through fields of clover to gay Troy Town, puffing the smoke as gray as the curl of my forehead, as wrinkled as sand of the sea. But what can that matter to you, my girl? And what can that matter to me? The castanet sea. We're fox, il capitaneo, suega dragadocio, sod and mustachio. He's green as a cassada, and his head is an armada. Till the day come kiss me harder, he called across the battlements as she had a voice. And blared in the wind, Don Pesquito. atom worm stung him like a mosquito. For what they hear, they repeat. Jumbo is sweet when leaves thick bird as his ears keep conversations blurred. Thicker than hide is the comforting water. Don mosquitoes wide and he's young. Where the satyrs are chattering, nymphs with their flattering glimpse of the forest and hearts, or the beauty of marrow and cucumber, narrow and serious, will join in the dance. Where the satyrs can flatter the flat, leaf fruit and the gherkin, green and the marrow, sacrine, Venus, hyenas, will chatter between us, the board and the cucumber narrow. See, like palaces seen in the lake, they shake, those greenhouses shot by her arrow. Marrow, the gardener seizes the pieces like greases, forgetting the parting jet barrel. There, the red is root from the strawberry, foods for the nymphs, are boots in the glade, rattling and tempting, mazorcas, katukas, and jarkas, vicoviac, seed in the shade. Where in the hay keeps the country leaves gateless, where gowns and the lucre of light yellow petticoats, gaiters of leather, and fesses and feathers and strides, bewildering many a leather bed. There the hay make cars and wines and showers, the ewins with occupied powers. Pumpkin and marrow and cucumber narrow have grown through the spaniards and all. Melons as dark as grapes, half of the fountain makes thick as godani, and wrinkled as dark as pinhole and salinas, yet two fair as Venus have quartz and the ring of expense of the joys ran. Set Queen Venus, Salinas will settle between us, the nymphs is the Venus for soul, with my bow and my quiver, each fresh of a liver, for I don't understand it at all. I have swarms of gold that will fly like honeybees. by the rivers of the sun I will feed my words until they skip like those fleecy lambs, the waterfalls and the river's horn bands. Then for all my darkness I shall be the peacefulness of a love. Like asses' ears hung on the trees when lost we wandered and squandered joy. Now Midas, your husband, will listen to these whispers, these tears for joy's fear. I will bring with their hand now. Frauen in der Aufklärung, das war das Thema eines Frauen-Kunst- und Kulturfestivals, das auf Initiative und unter der Leitung von zwei Bremerinnen, Ute Schalz-Laurence und Iris Bubenick-Bauer, in diesem Winter in Bremen stattgefunden hat. Ein historisches Projekt, aber durchaus auch mit Bezug auf die Gegenwart. Den Eröffnungsvortrag des Bremer Festivals hielt Emma-Herausgeberin Alice Schwarzer. Hören Sie nun zum Abschluss des Frauenschwerpunkts in unserer heutigen Radiozeit für Literatur einen Mitschnitt von Alice Schwarzers Rede über Menschen- und Frauenrechte vom 18. Jahrhundert bis heute. Meine Schwester Olympe de Gouges ist heute schon mehrere Mal erwähnt worden. Ich möchte mit einem Satz von ihr beginnen, den sie vor 200, inzwischen sind es auch schon wieder ein paar Jährchen mehr, 204 Jahren, geschrieben hat und der vielen von Ihnen hier geläufig ist und der mit Würde zu tun hat. Er lautet: Die Frau ist frei geboren und bleibt dem Manne gleich in allen Rechten. Wir hätten diesem Satz eigentlich nichts hinzuzufügen. Da steht alles drin. Wir könnten uns den Rest sparen. Aber das ist genau der Satz, den diese männerbeherrschte Welt seit Jahrtausenden nicht hören will. Olympe de Gouges hat auch gesagt, wer das Recht hat, auf Schafott zu steigen, soll auch das Recht haben, auf die Rednertribüne zu steigen. Man hat ihr beide Rechte gewährt. Sie ist von ihren eigenen Kampfgenossen getötet worden. Wir werden darauf gleich noch zu sprechen kommen, von ihren Mitstreitern. Die Frauen in der Aufklärung haben, und vielleicht waren sie nicht die Ersten, wir werden es vielleicht irgendwann noch erfahren, denn wir sind dabei, auch wir Expertinnen, unsere eigene Geschichte Stück für Stück freizulegen. Vor 20 Jahren wussten wir noch gar nichts von ihr, heute wissen wir ein bisschen mehr und in weiteren 20 Jahren wissen wir noch mehr. Die Frauen der Aufklärung haben eigentlich schon alles gesagt und getan. Und was ist seither eigentlich passiert? Warum haben wir, die Frauen des neuen Feminismus, vor 20 Jahren wieder ganz von vorne anfangen müssen? Warum kannten wir den Namen von Olympe de Gouges nicht oder hatten irgendwie mal gehört, das war ja wohl so eine reaktionäre Königstreue, da musste nun mal leider der Kopf rollen. Warum kannten wir einen Namen wie Hedwig Dohm oder Luise Dittmer oder Anita Augsburg, ich könnte sie alle aufzählen, nicht von den Frauen in der Kultur und in den Naturwissenschaften, ganz zu schweigen? Was ist eigentlich passiert? Wie kommt es, dass wir so geschichtslos sind? Eines wissen wir, dass unsere Geschichtslosigkeit, dieses immer wieder von vorne anfangen müssen, immer wieder bei Null, immer wieder alles von vorne andenken müssen, sicherlich eine der größten Lasten auf unseren Schultern ist. Und genauso ist es wohl auch gemeint, unsere Geschichtslosigkeit hält uns klein. Ich habe versucht, im Zusammenhang mit dem Thema, zu dem Sie sich hier heute zusammengefunden haben, nochmal sehr genau zu überlegen. Und ich meine, dass der Kern des Grundes unserer Geschichtslosigkeit die Gewalt ist. Frauen verstummen aus Angst. Frauen nehmen sich zurück, weil sie gedemütigt worden sind. Gewalt ist immer der Kern von Herrschaftsverhältnissen. Ausgeübte oder drohende Gewalt. Unterdrückte und Benachteiligte müssen wissen, dass ihnen im äußersten Falle dieses droht und in den meisten Herrschaftsverhältnissen droht es ihnen permanent und wird auch immer wieder ausgeübt, am liebsten willkürlich, damit der unterdrückte Mensch nie weiß, warum es ihn trifft und wann es ihn treffen wird. Das gilt für das Gewalt- und Herrschaftsverhältnis zwischen Völkern, zwischen Klassen, zwischen Rassen und es gilt für das Verhältnis der Geschlechter. Die Aufklärung hat viel dazu beigetragen, die Folter abzuschaffen. Das 20. Jahrhundert hat sich sehr viel Mühe gegeben, die Folter zu einer nie gekannten Blüte zu bringen. Ich weiß nicht, ob Sie hier im Saal alle wissen, dass wir es im 20. Jahrhundert mit einer ungeheuren Renaissance der Folter zu tun haben und einer Verbreitung der Folter weltweit in einem nie gekannten Ausmaß. Natürlich, anders ist moderne Folter nicht mehr möglich unter Beteiligung der Wissenschaft und der Ärzte. Wie es mit der alltäglichen Gewalt ist, wissen wir nicht nur aus unserer eigenen Erfahrung, sondern wir bekommen es auch jeden Tag ins Wohnzimmer gestrahlt. Ich weiß übrigens nicht so recht, ob diese Kriegsberichterstattungen wirklich informieren und aufklären, vielmehr das bezweifle ich stark, ob sie nicht zu unserer täglichen Abhärtung eher ausgestrahlt werden und zum Gewöhnen an die Gewalt. Gewalt wird ja immer banaler und es ist halt schwer, jeden Abend mit den Leichenteilen aus aller Welt zu verbringen und irgendwann versiegt auch die gut gewählteste Anteilnahme. Wir haben eine Menge Brandherde und es würde meine Rede sprengen, wenn ich auf alles zu sprechen komme. Ich möchte nur ein paar exemplarische, zwei exemplarische berühren. Nach mir werden Frauen aus Ex-Jugoslawien sprechen, wo wir das blutige Lehrstück sehen, dass Kriege nicht nur ausbrechen zwischen Fremden. Es ist also rührend, wenn die Leute, die sich bemühen, etwas gegen Rassismus zu tun, nun meinen, sie müssten die Kontrahenten erst mal miteinander bekannt machen. Ich habe gelesen, neulich sind sogar junge Kurzhaarige nach Israel geflogen. Das war bestimmt ganz toll, um mal echte Juden zu treffen. Nein, die Nähe hindert den Menschen nicht, den anderen Menschen zu degradieren, zu vergewaltigen, zu foltern und zu töten. Es ist schwieriger, ich will da gleich drauf kommen. Wir haben eine zweite Front, die in Deutschland tragisch ignoriert wird, auch von der etablierten Politik, die wir aber in den kommenden Jahrzehnten noch kennenlernen werden. In Frankreich ist das etwas anders. Das ist der Fundamentalismus der islamischen Länder, wo die Menschen, die Frauen, alle Frauen, die den Kopf heben, alle Frauen, die überhaupt einen Kopf haben, und auch die Männer, die sich noch einen Kopf erlauben, in den meisten Ländern inzwischen in Lebensgefahr schweben. Ich wollte eigentlich gestern kommen, ich konnte erst heute Morgen kommen, weil ich gestern am Kölner Bahnhof eine algerische Journalistin in Empfang genommen habe, die auf der Flucht ist, im Exil, gerade noch entkommen. In den letzten Wochen sind 11 Journalisten und Journalistinnen ermordet worden. Die Frauen kann man nicht mehr zählen. Und auch hier gibt es eine beunruhigende Allianz zwischen den Gotteskriegern, den Fanatikern und den angeblich Fortschrittlichen. Nur diese Klammer macht möglich, dass sie wirklich zu greifen sind, die Menschen mit dem aufrechten Gang, die altmodischen Anhänger, der ja aufgehängten Anhänger der Aufklärung, die Leute, die immer noch an Ratio, an Argumente, an Fakten glauben. Und wir haben es auch hier mit Gewalt zu tun. Es geht uns Frauen zwar hier besser als in vielen anderen Gegenden der Welt, aber das, was noch da ist, reicht, um uns zu beugen. Die Frau ist frei geboren, aber sie wird sehr früh gebrochen, zumindest die meisten von uns. Und diejenigen, die nicht persönlich...